Als nun der König David alt und hochbetagt war, konnte er nicht mehr warm werden, obgleich man ihn in Decken einhüllte. Da sprachen seine Diener zu ihm: Man muss für meinen Herrn, den König, ein Mädchen, welches noch Jungfrau ist, suchen, damit sie dem Könige aufwarte und ihm als Pflegerin diene. Wenn die an deinem Busen liegt, so wird mein Herr, der König, warm werden. Und sie suchten im ganzen Gebiete Israels nach einem besonders schönen Mädchen und fanden Abisag von Sunem und brachten sie dem Könige. Die war ein überaus schönes Mädchen, und sie wurde des Königs Pflegerin und bediente ihn, aber der König wohnte ihr nicht bei. Adonia aber, der Haggitsohn, überhob sich und meinte: Ich bin's, der König wird. So schaffte er sich den Wagen und Pferde an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und sein Vater hatte ihn nie in seinem Leben betrübt, dass er zu ihm gesagt hätte: Warum hast du dies oder das getan? Und er war auch von sehr schöner Gestalt, dazu war er zunächst nach Absalom geboren. Und er hatte Unterredungen mit Job, dem Sohne der Zeruja, und mit dem Priester Abjatar, und sie unterstützten die Partei des Adonia. Der Priester Zadok dagegen und Benaja, der Sohn Jehojadas, und der Prophet Nathan, sowie Simei und Rai und die Gibeon Davids hielten es nicht mit Adonia. Als nun Adonia bei dem Schlangenstein, der neben der Wokerquelle liegt, Schafe, Rinder und Mastkälber zum Opfermahle schlachtete, lud er dazu alle seine Brüder, die Prinzen, und alle Judäer, die des Königs Diener waren, aber den Propheten Nathan, Benaja, die Giborim und seinen Bruder Salomo lud er nicht dazu. Da sprach Nathan zu Bathsheba, der Mutter Salomos: Du hast doch gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, darum weiß. So lass mich dir nun einen Rat geben, wie du dein und deines Sohnes Salomo Leben erretten kannst. Gehe hinein zum Könige David und sprich zu ihm: Hast du nicht selbst, mein Herr und König, deiner Magd geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Throne sitzen? Warum ist denn nun Adonia König geworden? Während du aber dort noch mit dem Könige redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte bekräftigen. Da ging Bathsheba zum König in das innere Gemach hinein, der König aber war sehr alt, und Abisag von Sunem bediente den König. Als sich nun Bathsheba verneigt und vor dem Könige niedergeworfen hatte, fragte der König: Was begehrst du? Sie erwiderte ihm: Mein Herr, du selbst hast deiner Magd bei Jahwe, deinem Gotte, geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll auf meinem Throne sitzen. Nun ist aber ja Adonia König geworden, und du, mein Herr und König, weißt nicht darum. Und er hat Ochsen, Mastkälber und Schafe in Menge geschlachtet und alle königlichen Prinzen samt dem Priester Abjatar und Job, dem Feldhauptmann, dazu geladen, deinen Knecht Salomo jedoch hat er nicht geladen. Auf dich, mein Herr und König, sind nun die Augen von ganz Israel gerichtet, dass du ihnen kundtust, wer nach dir, mein Herr und König, auf deinem Throne sitzen soll. Sonst wird nicht ausbleiben, sobald sich mein Herr und König zu seinen Vätern legt, so werden ich und mein Sohn Salomo als Verbrecher dastehen. Während sie aber noch mit dem Könige redete, erschien der Prophet Nathan. Da meldete man dem Könige, der Prophet Nathan. Als er nun vor den König gekommen und sich vor ihm auf sein Angesicht zur Erde niedergeworfen hatte, sprach Nathan: Mein Herr und König, hast denn du angeordnet, Adonia soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Throne sitzen? Denn er ist heute hinabgegangen und hat Ochsen, Mastkälber und Schafe in Menge geschlachtet und hat alle königlichen Prinzen geladen, dazu die Heeresobersten und den Priester Abjatar. Und nun essen und trinken sie vor ihm und rufen: Es lebe der König Adonia! Mich selbst aber, deinen Knecht, sowie den Priester Zadok, Benaja, den Sohn Jehojadas, und deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. Ist dies alles etwa auf Befehl meines königlichen Herrn geschehen, indem du deinen Knecht nicht wissen ließest, wer nach dir, mein Herr und König, auf deinem Throne sitzen soll? Da antwortete der König David und sprach: Ruft mir Bathsheba. Als sie nun hineingekommen war vor den König und vor dem Könige stand, da schwor der König und sprach: So wahr Jahwe lebt, der mich aus allen Nöten errettet hat, wie ich dir geschworen habe bei Jahwe, dem Gott Israels. Dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll auf meinem Throne sitzen an meiner Statt. So will ich es heute wahrmachen. Da verneigte sich Bathsheba mit ihrem Antlitz bis zur Erde, fiel vor dem Könige nieder und sprach: Mein Herr, der König David, lebe immerdar. Und der König David gebot, ruft mir den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jehojadas. Als sie nun hineingekommen waren vor den König, gebot ihnen der König, nehmt eures Herrn Diener mit euch, sodann lasst meinen Sohn Salomo mein eigenes Maultier besteigen und führt ihn hinab zur Quelle Gihon. Dort soll ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan zum König über Israel salben, alsdann stoßt in die Posaune und ruft, es lebe der König Salomo. Sodann zieht hinter ihm drein wieder herauf, damit er hereinkomme und sich auf meinen Thron setze und er König sei an meiner Stadt, denn ihn habe ich bestellt, dass er Fürst sei über Israel und Juda. Da antwortete Benaja, der Sohn Jehojadas, dem König und sprach, so sei es. Also wolle es Jahwe, der Gott meines Herrn, des Königs. Wie Jahwe mit meinem Herrn, dem Könige, gewesen ist, also sei er auch mit Salomo und mache seinen Thron noch erhabener, als den meines Herrn, des Königs David. Da gingen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jehojadas, samt den Kretern und Plättern hinab, und sie ließen Salomo das Maultier des Königs David besteigen und geleiteten ihn zur Quelle Gihon. Sodann nahm der Priester Zadok das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Hierauf stießen sie in die Posaune, und alles Volk rief, es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog hinter ihm her hinauf, dabei bliesen die Leute auf Flöten und jauchzten dermaßen, dass schier die Erde barst von ihrem Geschrei. Das hörte Adonia samt allen Geladenen, die sich bei ihm befanden, als sie eben das Mahl beendigt hatten. Als aber Job den Posaunenschall hörte, sprach er, was bedeutet das Lärmen und Toben in der Stadt? Während er noch redete, kam Jonathan, der Sohn des Priester Abiathar. Adonia aber sprach, komm her, denn du bist ein wackerer Mann und wirst gute Botschaft bringen. Da antwortete Jonathan und sprach zu Adonia, jawohl. Unser Herr, der König David, hat Salomo zum Könige gemacht. Und zwar hat ihm der König den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jehojadas, samt den Kretern und Plättern mitgegeben. Die haben ihn des Königs Maultier besteigen lassen. Dann haben ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan an der Quelle Gihon zum Könige gesalbt und sind mit Jauchzen von dort heraufgezogen, so dass die Stadt in Aufruhr geriet. Das bedeutete der Lärm, den ihr gehört habt. Weiter aber hat sich Salomo auf den königlichen Thron gesetzt, und die Diener des Königs sind bereits hineingegangen, unserem Herrn, dem Könige David, Glück zu wünschen, indem sie sprechen, dein Gott mache den Namen Salomos noch herrlicher, als dein Name ist, und mache seinen Thron noch erhabener, als deinen Thron. Und der König hat sich auf seinem Lager verneigt. Und weiter hat der König also gesprochen, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der es heute gefügt hat, dass einer auf meinem Throne sitzt, so dass meine Augen es sehen. Da erschraken alle, die von Adonia geladen waren, brachen auf und gingen ein jeglicher seines Wegs. Adonia aber war voll Furcht vor Salomo, eilte hin und erfasste die Hörner des Altars. Als nun Salomo gemeldet wurde, Adonia hält jetzt aus Furcht vor dem Könige Salomo die Hörner des Altars gefasst und spricht, der König Salomo muss mir zuvor schwören, dass er seinen Knecht nicht hinrichten lassen will. Da entschied Salomo, wird er sich als ein wackerer Mann erweisen, so soll keines seiner Haare auf die Erde fallen, wird sich aber befinden, dass er Böses tut, so muss er sterben. So holten ihn denn die Boten des Königs Salomo vom Altar herab, und als er hineinkam, fiel er vor dem Könige Salomo nieder. Salomo aber sprach zu ihm, gehe in dein Haus.